In einem Brief meiner Mutter stand die erlösende Nachricht. Sie hatte eine Rote Kreuz-Postkarte bekommen und mein kleiner Bruder hatte den Afrikakrieg überlebt und war in französischer Gefangenschaft in Marokko. Über ein halbes Jahr die bange Ungewissheit für meine Mutter und dann endlich die Nachricht, er lebt.